dem Platz vor Wut, ich bin zu fame. Ich hab ein Deal und noch die Kohle von meinem ersten Tape. Du bist ne arme Sau und hast mich in deinem tiefen Herz. Ich lach mich tot und Chico, bist für mich ein mieser Scherz. Diss mich, man, ich spiele gern, Merchandise die Nummer 1. Mir laufen Majors hinterher, wenn du vor Kummer weinst. Ich geb nen Fuck und bleibe wie ich bin der Chef. Im Pod sind leider nur drei Rapper, die ich wirklich schätz. Detten kommt, ich kill euch jetzt, mach dein Album und es floppt. Du bist ein Weiter, komm, mach Wesel, du wirst hart verkloppt. Der Pod, das mein ich, ficke jeden, der was anderes sagt. Die anderen Städte sind zwar cool, doch wir sind alles da. Der neue Pod, sei fick dein Arsch. Sing du CCG und spiel. Du hast dich tausendmal gebückt für deinen Major Deal. Und wenn ich richtig höre, dann hasse ich deine eigene Crew. Du peinliche Buh, will Schein und Blut. Ich will nur Rhyme und gut. Du weißt, ich bin eins. Rhyme wie der Chef. Komm in deine Hut und nimm dir das Mic ab. Ich bin Boss im Ring. Weißt, ich bin eins. Rhyme wie der Chef. Komm in deine Hut und nimm dir das Mic ab. Ich bin Chef im Ring. Spiel kein falsches Spiel mit mir. Ich bin nicht Roger Rabbit, reiß deinen Arsch und teil dich vier. Ich bin mir sicher, du willst einfach nur so sein wie ich. Doch du musst einsehen, du bist einfach nur ein kleiner Fisch. Und scheinbar fügst du einmal dich groß und denkst, du bist der Chef. Du bist nur hoe in meinen Augen, dies ist nur Geschäft. Sei nicht beleidigt, wenn ich komm und deine Crew zerbomb. Ich reite ein und trete deine Homes in Schuhkarton. Ich scheiße solche Supersongs, du ridest meinen Dick und denkst. Dieser Urge hat dicke Kohle in seinen dicken Bands. Doch ich muss hassen gehen und Chico, mir wird nichts geschenkt. Ich hab ein Deal, doch leider keine kleinen Kiddie-Fans und nichts in meiner Piggy-Bank. Ich bitte dafür wie ein Hate. Schreibe Songs und kriege nicht mal für die Lieder Geld. Ich bin am Arsch und muss mir überlegen, was ich mach. Vielleicht vertick ich Frauen, Coke, Sage, alles, was ich schnell zu Kohle mach. Du weißt, ich bin